Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Die Episode dieses Podcasts heißt Endlich Platz für Neues. Hört sich das nicht toll an? Endlich Platz für neue, schöne Dinge, die wir dann aufstellen und die dann wirklich wirken in der Wohnung. Endlich haben wir Platz für Bücher, die wir dann auch wirklich lesen. Wir haben Platz in unserem Leben für Projekte, die wir dann umsetzen. Wenn wir jetzt Dinge kaufen, werden wir die auch wirklich benutzen. So ist oft der Gedanke von uns Entrümplern. Wir denken, jetzt, wo wir Platz haben, werden wir all dies umsetzen, was wir nie geschafft haben. Leider stimmt das nicht immer so. Wenn mein Bücherregal nun leer ist, weil ich alle Bücher rausgeschmissen habe, die ich nie gelesen habe, dann werde ich wahrscheinlich auch neue Bücher, die ich kaufe, nicht lesen. Genauso ist es mit elektronischen Geräten, so ist es mit Projekten, zum Beispiel wenn ich mir ein Klavier jetzt kaufe, oder so ist es auch unter anderem mit Klamotten. Wir tun die Dinge nur oder nutzen die Dinge nur, die wir kaufen, wenn wir uns vorher darüber Gedanken machen. Wie sah denn früher von mir ein Einkauf aus? Wenn ich früher in den Supermarkt gegangen bin, habe ich die Dinge gekauft, die ich gebraucht habe im Haushalt. Bisschen Spaghetti, Gemüse und so weiter. Und dann kam ich an dieses Sonderangebote-Regal. Sind ja oft in großen Kaufhäusern. Und obwohl ich eigentlich nur was zu essen kaufen wollte, bin ich an diesen Sonderangeboten hängen geblieben und habe jedes Stück angeschaut, für was ich das wohl brauchen könnte, habe Gründe gesucht, warum ich was mitnehmen sollte. Und eigentlich, ich habe für jedes Teil einen Grund gefunden. Einfach nur, weil es billig ist oder weil es irgendwie schön aussieht, weil ich es ja vielleicht irgendwann mal gebrauchen könnte. Und da sind die Dinge nach und nach in meinem Einkaufswagen gelandet. Als ich dann daheim war, habe ich es ausgepackt, verräumt und da ist es dann meistens auch geblieben, weil ich es nie wieder benutzt habe. Da fragt man sich doch jetzt, warum mache ich sowas Blödes? Ich gebe mein Geld für Dinge aus, die ich dann nie benutze. Die Industrie und die Kaufhäuser fangen uns hier mit diesen Billigangeboten, 1-Euro-Regale. Das heißt, wir schauen es uns schon mal an, einfach nur, weil es billig ist. Und wenn wir es uns dann schon anschauen, sucht unser Gehirn nach einem Grund, warum wir es brauchen könnten. Weil wir wollen es billig haben, wir wollen es gebrauchen können. Denn dann, wenn wir es dann haben, wird in unserem Belohnungszentrum, das wird dann im Gehirn aktiviert und wir fühlen uns wohl, wir haben billig etwas gekauft, was wir unserer Meinung nach auch brauchen können. Dann kommen wir heim und der neue Krusch sammelt sich in der Wohnung an. Und wenn wir das dann ein bisschen betreiben, dann dürfen wir ganz von vorn wieder anfangen und alles wieder ausmisten. Also nochmal zusammengefasst, wenn wir ungeplante Einkäufe machen, müllen wir unser Heim zu und haben weniger Geld im Geldbeutel und natürlich wieder viel Krusch daheim. Die Lösung ist natürlich wieder ganz einfach. Die Lösung heißt nachdenken, bevor ich kaufe. Das heißt, bevor ich ein Stück kaufe, frage ich mich, wofür brauche ich es? Wenn ich einen Grund gefunden habe, warum ich es brauche, dann frage ich mich, wie oft brauche ich es? Macht das Sinn oder kann ich es mir vielleicht von jemand leihen? Brauche ich es wirklich? Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Blume sehe, ich habe aber schon 4 Blumen, muss ich fragen, brauche ich das wirklich? Und wenn ich die beiden Sachen mit Ja beantwortet habe, ich weiß, wofür ich es brauche und ich kann es auch wirklich gebrauchen, also ich brauche es auch oft, dann frage ich mich, wo wird es seinen Platz haben? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich da ganz konkret mir einen Platz aussuche. Wo wird es stehen? Und hier merken wir dann auch, wenn wir gar keinen Platz haben, zum Beispiel wir kaufen uns ein neues Küchengerät, da müsste ich mir dann überlegen, wo genau will ich es hinstellen. Und wenn ich merke, ich habe in der Küche keinen Platz dafür, dann müsste ich entweder etwas anderes dafür rausschmeißen oder auf das Küchengerät verzichten. Ja, und wenn wir diese simplen Fragen durchgehen, dann führt das ganz genau dazu, dass wir nachdenken, bevor wir was kaufen. Und dann werden wir einfach nicht so viele blödsinnige Einkäufe machen von Dingen, die wir gar nicht brauchen, Spontaneinkäufe. Jetzt will ich euch mal ein paar Negativbeispiele geben, wo man nicht drüber nachgedacht hat, ob man es braucht oder nicht. Ein Freund von mir war von einem Internetangebot begeistert, bei dem digitale Bilder direkt auf Holz gedruckt werden. Und da das ziemlich teuer war, hat er jetzt nicht gleich zugeschlagen. Das ist ja schon mal gut. Eines Tages waren dann diese Bilder auf Holz im Angebot und da musste er schnell zuschlagen und dann hat er irgendwelche Bilder hingeschickt, die er gerade gefunden hat. Und die Bilder waren jetzt nicht sonderlich schön, noch hat er einen Platz dafür in seiner Wohnung gehabt. Das heißt, die Bilder kamen dann, er hat sie aber nie aufgehängt und so lagen die jahrelang rum, bevor er sie entsorgt hat. Im Endeffekt hat er da Geld umsonst ausgegeben. Hätte er vorher darüber nachgedacht, wo er die Bilder genau aufhängen will, dann wäre er wahrscheinlich drauf gekommen, dass er gar keinen Platz hat. So, ich vor 6 Jahren habe mit dem Bauchtanz begonnen und da gibt es solche Easy Swings, das sind solche langen Flügel und die sehen wunderschön aus. Und da habe ich mir natürlich gleich welche für über 100 Euro gekauft. Aber irgendwie habe ich die nie benutzt. Also ich habe nie damit einen Tanz geschrieben und die lagen dann jahrelang im Keller. Sehr schade, hätte ich mal drüber nachgedacht, ob ich die jetzt überhaupt nutzen will, erstmal mir den Tanz ausgedacht und wann ich damit auftreten will, dann hätte ich sie mir wahrscheinlich gar nicht gekauft. Eine Freundin von mir hat Kinder bekommen und hat ganz viele Klamotten für ihre Kinder gekauft und jetzt habe ich mir die Klamotten mal angeschaut und ganz viele Ware wurde nie angezogen. Also Ware wurde neu teuer gekauft, wurde nie angezogen und dann jetzt wieder günstiger verkauft. Das heißt, ein riesen Wertverlust. Hätten wir da vorher mal drüber nachgedacht oder hätte das den Kindern erstmal angezogen, ob es gut aussieht, anstatt irgendwas mitzunehmen, hätte sie sich da auch viel Geld sparen können. Oder natürlich die zahlreichen Bücher, die man bei Amazon bestellt. Man liest die Beschreibung, denkt, oh ja, das will ich auch können. Und dann bestellt man sie und liest sie nie. Und da würde es auch wieder helfen, nachzudenken, wann genau will ich das Buch lesen, wann nehme ich mir Zeit dafür. Und nur wenn ich es dann direkt lese, wenn es auch kommt, lohnt sich die Anschaffung. So, wir wollen aber auch ein paar positive Beispiele, wie es denn richtig geht. Ich habe im Geschäft so Büroschuhe und die waren jetzt nach einer Zeit durchgelaufen. Und dann bin ich ins Geschäft gegangen und habe mir 3 Paar neue Schuhe gekauft und dafür, ich glaube, 5 Paar alte weggeschmissen. Also so ist wunderbar, neue Schuhe sind da, alte Schuhe weg, perfekt. Und jetzt auch, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann mache ich es eigentlich so, Obst und Gemüse brauche ich keinen Einkaufszettel, da darf ich so viel kaufen, wie ich will. Der Rest wird mit Einkaufszettel gekauft und falls es so eine Angebotsregale gibt, laufe ich da dran vorbei. Also ich weiß einfach, dass es nicht gut für mich ist, wenn ich da einen Blick reinwerfe und von dem her laufe ich vorbei. Andere, die abnehmen wollen, die laufen am Süßigkeitenregal hoffentlich so vorbei, wie ich an den Angebotsregalen vorbeilaufe. Dann ist man an der Kasse und wer kennt das nicht, an der Kasse stehen oft noch Süßigkeiten, irgendwelche Handykarten, ich weiß gar nicht, was da alles gibt, aber warum weiß ich das nicht? Weil ich an der Kasse, wenn ich anstehen muss, meine E-Mails auf dem Handy checke oder irgendwas anderes auf dem Handy mache und dann gar nicht verführt werde, hochzuschauen und irgendwas aus Langeweile zu kaufen. So, was haben wir heute vom Podcast gelernt? Hoffentlich. Bevor ich etwas kaufe, muss ich nachdenken. Wofür brauche ich es? Wo wird es hinkommen? und wie oft brauche ich es? Kann ich mir vielleicht da was anderes leihen oder irgendwas anderes für benutzen? Brauche ich es wirklich? Das heißt, jede Anschaffung muss in Zukunft von großem Wert für mich sein. Ich sollte nichts mehr einfach so kaufen, weil es gerade günstig ist oder man es vielleicht irgendwann gebrauchen könnte. Nachdenken, bevor wir einkaufen. Also wenn ihr im IKEA nächstes Mal seid, bei diesen Kerzenregalen, wofür brauche ich die Kerze zum Anzünden? Wo wird es seinen Platz haben? Nirgends, alles ist schon voller Kerzen. Ich kaufe es nicht ein. Wofür brauche ich es zum Anzünden? Wo wird es seinen Platz haben? Auf meinem Regal. Wie oft brauche ich es, beziehungsweise wann werde ich sie anzünden? Heute Abend, wenn Besuch kommt, okay, darf man mitnehmen. Wenn sie einfach mal rumstehen soll zum Schönaussehen, würde ich es mir gut überlegen. Überlegen, überlegen, ganz wichtig. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen guten nächsten Einkauf. Denkt an mich, bis dann, eure Annette. Tschüss.